herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Juni 2011. Von Anja Josefowitz, Diakoniepfarrerin im Kirchenkreis Unna. Es liest Christian Bein. Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. So lautet ein afrikanisches Sprichwort. Im Idealfall besteht das Dorf aus Eltern, Großeltern und Verwandten, einer funktionierenden Nachbarschaft, aus Kindergarten und Schule. Familien sind die tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Aber was ist eigentlich eine Familie? Wie sieht das christliche Familienbild aus? In der öffentlichen Diskussion darüber gibt es so etwas wie einen gemeinsamen Nenner. Die ideale Familie besteht aus Vater, Mutter und gemeinsamem Kind. Ich habe da so meine Zweifel, ob das wirklich eine so ideale und vor allem christliche Vorstellung ist. Denn dieses Ideal schließt ganz bestimmte Menschen aus oder wertet sie ab. Ich denke da zum Beispiel an die vielen Alleinerziehenden. Alleinerziehend zu sein wird heutzutage nach wie vor als defizitär empfunden. Mutter und Kind ohne Vater, das ist doch gar keine richtige Familie. Und ich denke an so einen Begriff wie den der Patchwork-Familie, der aufgrund idealtypischer Vorstellung von Familie entstanden ist. Dabei heißt Patchwork übersetzt Flickwerk und beschreibt in der textilen Gestaltung eine Methode, mit der viele kleiner Stücke zu einem großen Ganzen wie zum Beispiel einer Tagesdecke zusammengesetzt werden. Eine positive Beschreibung für eine Familie klingt anders, oder nicht? Vielleicht fragen Sie sich jetzt, gibt es denn überhaupt eine christliche Definition von Familie? Ich meine ja. Und diese setzt für mich bei Jesus Christus an. Dabei zeichnet sich Jesus ja fast schon durch eine familienfeindliche Haltung aus. Die Jünger sollen ihm nachfolgen, ohne Rücksichtnahme auf die eigene Familie. So heißt es im Lukas-Evangelium. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und im Markus-Evangelium lesen wir, und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Hier im Markus-Evangelium wird deutlich, dass Jesus die Familie nicht verwirft, sondern neu definiert. Für Jesus sind die Beziehungen das wesentliche Element der Familie. Das zeigt sich auch daran, dass Jesus Gott oft seinen Vater nennt. Dabei denkt er sicherlich nicht an die biologische Abstammung, sondern an die Beziehung, die er zu Gott hat. Gott ist der, dem er vertraut und der wie ein Vater für die Jünger sorgen will. Diese Vorstellung findet sich auch in den Paulusbriefen. Die Mitglieder der ältesten christlichen Gemeinden nennen sich Schwestern und Brüder, weil sie eine Vaterbeziehung zu Gott haben und untereinander in geschwisterlicher Sorge verbunden sind. Familie wird also von der sozialen Beziehung her definiert. Die familienartige Gemeinschaft der ersten Jünger Jesu und der ersten Gemeinden ist für mich das Urbild von Familie. Das entscheidende Zugehörigkeitskriterium ist der gemeinsame Glaube an Gott und das Tun seines Willens. Das heißt für mich heute in Bezug auf den Familienbegriff, es muss nicht Vater, Mutter, Kind sein, sondern auch Vater, Kind und Mutter, Kind sind eine Familie, solange eine liebevolle und umeinander sorgende Beziehung besteht. Das gleiche gilt für Adoptions- und Patchwork-Familien, wenn sich der sogenannte Stiefvater, die sogenannte Stiefmutter, liebevoll um ein Kind kümmert. Auch mit diesem revidierten Familienverständnis hat sich der Runde Tisch gegen Kinderarmut in Bergkamen bei der Erstellung des Konzeptes FIP, Familienpatenschaft, beschäftigt. In einer Auftaktveranstaltung am 28. Juni 2011 um 17 Uhr in der Friedenskirche, Schulstraße 156 in 59192 Bergkamen, werden wir die Idee der ehrenamtlichen Familienpaten vorstellen. Dabei erwartet Sie ein Podiumsgespräch, Happy Elternzeit oder Kraftakt Familie, unter anderem mit Superintendentin Annette Murnelsen, Einblicke in die Situation von Familien in Bergkamen, die Erfahrung von ehrenamtlichen Familienpaten in Hamm und das Grußwort des Schirmherrn, Herrn Bürgermeister Roland Schäfer. Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. In diesem Sinne grüßt Sie Anja Josefowitz, Diakoniepfarrerin im Kirchenkreis Unna. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Juni 2011. Text: Diakoniepfarrerin Anja Josefowitz. Sprecher: Christian Bein. Musik: Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell, vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.